Lysistrate, zweite Szene. Chor der Männer, Chor der Weiber, ein Ratsherr, Lysistrate und andere Weiber. Chor der alten Männer tritt in die Orchestra mit Glutpfannen, Holzklötzen und so weiter. Chorführer zu einem der Choristen. Voran nur, Drakes, marsch voran und beiß dich auch die Schulter vom schweren grünen Ölbaumklotz, mit dem du dich beladen. Erster Halbchor. Weh, Ungeahntes kommt oft im langen Leben. Wer hätt, o Stymodoros, sich je versehen der Kunde, dass unsere Weiber, die zu Haus wir pflegen, uns zur Qual und Pein das heil'ge Holzbild nehmen, keck sich unserer Burg bemächt'gen und die Propylän verrammeln. Chorführer. Nun denn, so stürmen wir hinauf, hinan zur Burg, Philorgos, rund um die Weiber häufen wir hier auf die Stämm und Klötze und alle, die die Freveltat beschlossen und begonnen, auf einem Holzstoß eines Sinns mit eigner Hand verbrennen wir all zusammen, doch zuerst muß dran das Weib des Lykon. Zweiter Halbchor. Nein, spotten, bei Demeter soll meiner nicht das Weibsvolk. Kam doch Kleomenes, der einst diese Burg erobert, nicht ungerupft von hinnen, so lakonisch wild er auch geschnaubt. Die Waffen streckt er doch vor mir und zog davon im schäbgen Wams, verhungert, schmutzig, unrasiert, 6 Jahr lang ungewaschen. Chorführer. So grausam hab ich zugesetzt in alter Zeit dem Manne, mit 17 Rotten Schild an Schild, hier vor dem Tore schlafend. Und die da, dem Euripides verhaßt und allen Göttern, die sollen vor der Nase mir den Frevel wagen dürfen. Da müßt den Marathon von mir kein Siegesdenkmal stehen. Erster Halbchor. Nur diese kleine Strecke wegs anzusteigen, hab ich noch zur Burg, dem steilen Ziel, das ich erklimme. Will's Gott, so schleppen wir die Last ohne Esel auch hinauf. Au, die Tragestangen haben mir die Schultern wund gedrückt, aber dennoch, marsch hinauf, blast das Feuer wieder an, dass es uns am Ziel des Marsches unversehens nicht erlischt. Puh, puh, welch ein Rauch, uhu! Zweiter Halbchor. Potz Herakles, schrecklich raucht's aus der Pfann heraus und, wie ein toller Hund, so beißt mich's in die Augen. Ja, meiner treu, das qualmt gerad auf aus Lemnos Feuerschlund, denn sonst lähmt es zum Ersticken nicht den Atem mir im Schlund. Vorwärts, auf zur Burg hinan, auf und springt der Göttin bei, nie bedurfte sie, o Laches, unserer Hülfe mehr als jetzt. Puh, puh, welch ein Rauch, uhu! Chorführer. Den Göttern sei's gedankt, die Glut flammt auf und lodert munter. Ich denke nun, wir legen hier die Tragestangen nieder und stecken in die Feuerpfann das Rebenreis und zünden die Fackeln an und stürzen los aufs Tor mit Sturmbockstößen. Und wenn auf unsern Ruf die Frauen uns nicht den Riegel öffnen, dann stecken wir das Tor in Brand, dass sie im Rauch ersticken. So machen wir's uns leicht. Puh, puh, ist das ein Rauch. Potzwetter, will keiner denn der Admiräl in Samos mit anfassen? Sie laden ab. So, nun. Da liegt's, das hat mir lang genug gekrümmt den Rückgrat. Nun, Pfanne, halt dich gut und lass die Kohlen lustig glühen und lass geschwind die Fackel hell auflodernd mich herausziehen. Sie zünden die Fackeln an. Hilf, Nike, dass wir in der Burg den Übermut der Weiber jetzt züchtigen und über sie ein Siegsdenkmal errichten. Sie legen Feuer an. Chor der alten Weiber eilt von der andern Seite mit Wasserkrügen in die Orchestra. Chorführerin. Da steigt ja Rauch und Qualm empor. Seht ihr's nicht, ihr Frauen, es brennt, es brennt. Nur schnell herbei, zu Hülf, zu Hülf, zu Hülf. Erster Halbchor der Frauen, herbei im Flug, Nikodike, Kritula, Kalyke wird sonst verbrannt. Vom Rauch und Flammenhauch erbarmungsloser Gesetz umqualmt, vom Verderben drohenden Männervolk. Aber besorgt macht mich nur eins, werd ich zu spät nicht kommen. Eben am Born hab ich den Krug voll mir geschöpft in der Dämmerung, mühsam genug, unter dem Lärm und dem Gedräng um den Bronnen und dem Geklirr der Krüge. Von Mägden gedrückt und gebrandmarkten Kerls schlug ich mich durch, lief mit dem Krug eilig hierher, Wasser den Frauen meines Quartiers, denen der Tod in Flammen droht, zu bringen. Zweiter Halbchor der Frauen. Denn rauchumwirbelte Kreise hört ich, stürmen heran, mit Klötzen bepackt, nicht anders, als wollten sie heizen ein Bad und keuchend unter der schweren Last die grässlichsten Drohungen stoßen sie aus. Rösten auf Glut müsse man, denkt, all die verworfenen Weiber. Göttin, ach nie lass sie mich sehen, sterben in lodernden Flammen, lass sie vom Kampf, Wahnsinn und Krieg endlich einmal Hellas und uns erlösen. Denn darum nur, Schutzgöttin der Burg mit dem goldenen Helm, ist besetzt dein Haus. Darum dich selbst rufen wir an, streite mit uns, Herrin, und hilf, wenn sie verbrennen, das Männervolk will, o hilf, uns Wasser tragen. Chorführerin zum Männerchor. Du, lass das sein, wozu denn dies, erboste Bösewichter? So handelt doch gewiß kein Mann von Gottes Furcht und Ehre. Chorführer. Da stoßen uns ja Händel auf, ei, ei, ganz unerwartet. Ein Schwarm von Weibern kommt daher, die Tore zu verteidigen. Chorführerin, ihr fürchtet euch vor uns, nicht wahr? Wir sind euch allzu viele, und doch ist's kein Zehntausendstel von uns, was ihr hier sehet. Chorführer, zu einem vom Chor. Hör, Phädrias, das lassen wir uns von den Weibern sagen. Kommt, lasst auf ihrem Leib uns gleich entzwei die Knüttel schlagen. Chorführerin, so stellen wir zu Boden auch die Krüg, um frei die Arme zu haben, wenn sie Hand an uns zu legen sich erfrechen. Chorführer, beim Zeus, wenn einer ihnen wie dem Bupalos zwei-, dreimal nur schlüg auf Maul und Backen, oh, sie würden bald verstummen. Chorführerin, ei, wie, so schlag doch zu, da sieh, ich biete dir die Wange, dann aber nimmt am Hodensack nie wieder dich ne Hündin. Chorführer, schweigst du nicht still, so werd ich jung dich rupfen, alte Wettel. Chorführerin, komm, wag's mit einem Finger nur, Stratylis zu berühren. Chorführer, wenn meine Faust sie malmt zu Brei, wie willst du dann sie rächen? Chorführerin, ich, mit den Zähnen reiß ich Lungendarm dir aus dem Leibe. Chorführer, ja, weiser als Euripides ist auf der Welt kein Dichter, schamloser aber kein Geschöpf auf Erden als die Weiber. Chorführerin, zu einer vom Frauenchor. Rhodippe, nun ist's Zeit, zur Hand den Wasserkrug zu nehmen. Sie gehen mit den Wasserkrügen auf den Männerchor los. Chorführer, wie? Gottvergessenes Weibervolk, du kommst daher mit Wasser? Chorführerin, und du mit Feuer, Leichnam, du, willst du dich selbst verbrennen? Chorführer, für deine saubern Schwestern steck ich gleich in Brand den Holzstoß. Chorführerin, und ich, für deinen Holzstoß, hab ich Wasser hier zum Löschen. Chorführer, mein Feuer löschen willst du mir? Chorführerin, das will ich gleich dir zeigen. Chorführer, die Fackel schwingend. Soll ich denn ohne weiteres nicht an dieser Glut sie braten? Chorführerin, komm, wenn du Seife hast, ich will ein Bad dir zubereiten. Chorführer, du alte Wettel, mir ein Bad? Chorführerin, und noch dazu ein Brautbad. Chorführer, habt ihr gehört, wie unverschämt? Chorführerin, frei bin ich, frei geboren. Chorführer, wacht nur, ich stopfe dir das Maul. Chorführerin, dann hast du ausgerichtet. Chorführer, brennt dir die Haar an auf dem Kopf. Chorführerin, ergeus dich, Acheloos. Sie begießen die Männer. Chorführer, o weh mir Armen. Chorführerin, war es warm? Chorführer, warm? Halt, hör auf, was machst du? Chorführerin, ich begieß dich, dass du wieder grünst. Chorführer, ich bin ja mürb und klapper dürr. Chorführerin, nun gut, du hast ja Feuer, geh und heize mit dir selber. Ein Ratsherr tritt auf mit zwei Polizeischergen. Nun kommt zu Tag der Weiber Übermut, ihr Paukenwirbel, ihr Sabbatiostaumel und ihr Adonisheulen auf den Dächern, wie's in der Volksversammlung war zu hören. Da riet Demostratos in böser Stunde zur Heerfahrt nach Sizilien. Tanzend schrie das Weib, Adonis weh. Demostratos rief, in Zakynthos hebet Mannschaft aus, und auf dem Dache taumelnd schrie das Weib, wehklaget um Adonis, doch er setzt es durch, der tolle, gottverfluchte Bube, seht, dahin und führt ihr wilder, wüster Taumel. Chorführer, nun hör erst, wes sich diese da erfrecht. Zu anderm Unfug haben sie mit Krügen uns überschüttet, daß, die Kleider schüttelnd, wir tropfen, gleich als hätten wir uns bepisst. Ratsherr, geschieht euch recht beim Wassermann Poseidon, denn wenn wir selbst zur Schlechtigkeit die Weiber anlocken und zur Üppigkeit erziehen, dann schießt die Saat auf, die wir selbst gesät. Wir treten in die Bud und sprechen, Goldschmied, am Halsband, das du meiner Frau gefertigt, ist leider gestern Abend ihr beim Tanz die Eichel aus dem Loch gefallen. Ich muß heut nach Salamis, drum, wenn du irgend heut kannst, so geh am Abend hin und setze ihr kunstgerecht die Eiche wieder ein. Ein anderer spricht zum Schuster, der robust und jung ist und den größten Leist besitzt. Hör, lieber Schuster, meine Frau, die drückt der Schuh gewaltig, grad davon, sie ist gar zart, drum sei so gut und komm zu Mittag und zieh ihn übern Leist und mach ihn weiter. So machen wir's, da sehen wir nun die Folgen. Ratsherr bin ich, ich soll Matrosen schaffen, ich brauche Geld im Augenblick und finde das Burgtor nun versperrt durch diese Weiber. Da ist jetzt keine Zeit zum Müßigstehn. Zu den Schergen? Brechstangen her, ich will den Unfug enden. Maulaffe, gaffst du? He, wo guckst du hin? Nach einer Kneipe schaust du, fauler Bengel. Gleich schiebt den Balken unters Tor und hebt den Flügel aus. Den andern will ich selbst ausheben helfen. Lysistrate und andere Frauen treten heraus. Ganz unnöt'ge Mühe, ich komme selbst heraus. Wozu die Stangen, nicht Stangen, nein, Verstand bedarf es hier. Ratsherr. So, wirklich? Schändliche, wo ist der Scharge? Pack sie und bind die Hände ihr auf den Rücken. Lysistrate. Rührt er mich an nur mit der Fingerspitze, bei Artemis, der Scharge soll's bereuen. Ratsherr zum Schergen. Karl, hast du Furcht? Gleich packt sie um den Leib. Ihr werdet doch selb zweit sie knebeln können. Eine andere Frau. Du, legst du Hand an sie, bei Pandrosos. Ich tret auf dir herum, bis dass du kackst. Ratsherr. Du kackst, ei sie. Wo ist der andere Scharge? Gleich packt sie. Hängt auch die ihr Maul noch drein? Dritte Frau. Die Hand davon. Wenn du sie nur berührst, bei Hekate, so musst du heut noch schröpfen. Ratsherr. Was war das? Karl, wo bist du? Halt mir die. Ich will euch schon den Ausgang hier versperren. Wirft das Tor zu. Lysistrate. Bei Tauris Göttin, nahst du ihr, ich reiß dir aus die wehgeheul umstöhnten Haare. Ratsherr. O weh, die Mannschaft geht mir aus, gleich viel, vor Weibern werden wir doch wohl nicht weichen, wir rücken auf sie los vereint, ihr Sküten in Reih und Glied. Lysistrate. Dann, bei Demeter, sollt ihr finden, dass auch hier bei uns, dort innen, vier Kompanien streitbare Weiber sind. Ratsherr, die Hände bindet ihnen schnell, ihr Sküten. Lysistrate, reißt das Tor wieder auf. Hallo, ihr Waffenschwestern, kommt heraus, ihr Rüben, Kohl, Gemüse, Butterweiber, ihr Zwiebelkäse, Bäcker, Kneipenfrauen, rauft, schlaget, stoßet, kratzt, zu Hülfe, schreit, schimpft, flucht, schweinigelt, spuckt sie an. Die Weiber dringen heraus und auf die Sküten los, Handgemenge. Zieht euch zurück, genug, halt, keine Plünderung. Ratsherr, o weh, mein Heer ist übel zugerichtet. Lysistrate, du glaubtest wohl nur ein paar Mägde hier zu finden, ist dir nicht bekannt, dass Weiber auch Galle haben? Ratsherr, beim Apollon viel, zumal wenn in der Nähe ein Wirtshaus ist. Chorführer, verschwendet, edler Ratsherr, hast du nun genug der Worte, was lässt du mit den Bestien auch dich ein in lange Reden? Vergaßt du ganz die Wäsche, die mit uns in unsern Kleidern, sie vorgenommen kaum zuvor und erst noch ohne Lauge? Chorführerin, na, darf man mir nichts, dir nichts, auch sich so an seinem Nächsten vergreifen, wie du's wieder wagst, gleich setzt es blaue Augen. Ich will ja gerne ruhig sein und sittsam wie ne Jungfer. Ich tue keiner Seele was, kein Wasser will ich trüben, nur muss man in mein Wespennest nicht stechen, noch mich reizen. Chor der Männer zum Ratsherrn. Aber, o Zeus, was beginnen wir nun mit den Bestien? Auszuhalten ist's nicht länger. Kommen muss man auf den Grund endlich der Sache, warum sie, der Kranaeer Veste besetzt, die erhabene Felsenburg, der Akropolis heilig, unnahbaren Raum. Chorführer, so befrage sie denn, doch zu gläubig sei nicht und erforsche nur alles recht gründlich, denn es wäre ja Schmach, ohne scharfes Verhör, die Geschichte so gehen zu lassen. Ratsherr zu Lysistrate, so verlang ich denn nun zu erfahren, bei Zeus von euch Weibern, die lautere Wahrheit, was bewog euch, sagt, zu verschließen die Burg und die Tore vor uns zu verrammeln? Lysistrate, nur in Sicherheit brächten wir gerne das Geld, nicht verführen euch, soll es zum Kriege. Ratsherr, so, ist denn das Geld Ursache des Kriegs? Lysistrate, und die Ursach aller Verwirrung, nur damit sich Peisandros besacken kann und die stellen Jäger, drum rühren Stänkereien sie auf. Nun, meinthalb wohl, die mögen nun ganz nach Belieben hantieren in Zukunft, die Gelder jedoch sind vor ihren Krallen gesichert. Ratsherr, ei, was hast du denn vor? Lysistrate, und das fragst du mich noch, wir verwalten fortan die Finanzen. Ratsherr, das wollt ihr, verwalten den Schatz wollt ihr? Lysistrate, und was hast du dagegen zu sagen, und verwalten wir denn nicht das Geld auch zu Haus, da ja alles durch unsere Hand geht? Ratsherr, das ist nicht das Gleiche. Lysistrate, wieso denn? Ratsherr, das Geld ist bestimmt zu den Kosten des Krieges. Lysistrate, unnötig vor allem ist eben der Krieg. Ratsherr, ei, wie sollen wir sonst denn uns retten? Lysistrate, wir werden euch retten. Ratsherr, wer? Ihr? Lysistrate, ja, wir selber. Ratsherr, dass Gott sich erbarme. Lysistrate, und wir werden dich retten, auch wenn du dich sträubst. Ratsherr, wie vermessen. Lysistrate, du ärgerst dich fruchtlos, und es wird doch geschehen, und es muß doch geschehen. Ratsherr, bei Demeter, das wird nicht geduldet. Lysistrate, ja, wir retten dich doch. Ratsherr, wenn ich aber nicht will. Lysistrate, dann gerade nur um so gewisser. Ratsherr, zu einer andern Frau, so sagt doch, wie kam euch die Grille zu Sinn, euch um Frieden und Krieg zu bekümmern? Frau, das bericht ich dir gleich. Ratsherr, so berichte nur schnell, sonst kriegst du noch. Lysistrate, hör mich und bleibe mit den Händen nur ruhig und halte dich still. Ratsherr, ich vermag es nicht, halte da einer die Hände zurück in der Wut. Frau, ei, ei, da kriegst du nur umso gewisser. Ratsherr, das krächzende Wette, weissagst du dir selbst. Zu Lysistrate, so berichte denn du mir. Lysistrate, Das werd ich, wir ertrugen es stets in der vorigen Zeit und im Jammer des Krieges geduldig, sittsamer Natur, wie wir Frauen nun sind, wie ihr Männer auch immer es triebet. Wir durften nicht mucksen, so hieltet ihr uns, und ihr wart doch gewiss nicht zu loben. Wir durchschauten euch wohl, und wir ahnten nichts Guts, und da kam denn, wenn wir zu Hause still saßen, zu Ohren uns oft, wie verkehrt ihr die wichtigsten Dinge behandelt. Da fragten wir wohl euch im Herzen betrübt tief innen, doch lächelnden Mundes, was habt ihr im Rate des Volks heut früh nun wegen des Friedens beschlossen? Was kommt an die Säule? Was kümmert das dich? War die brummende Antwort des Mannes. Ich rate dir, schweig, und ich schwieg. Frau. Ei, was, ich hätte gewiß nicht geschwiegen. Ratsherr. Hättst du nicht geschwiegen, so hättst du geschrien. Lysistrate. So schwieg ich denn lieber zu Hause, nicht lange, so hörten wir wieder. Ihr habt noch verkehrtere Dinge beschlossen. Und so fragten wir wieder, nein, sage mir, Mann, was macht ihr für dumme Beschlüsse? Da sah er mich an von der Seite und begann, wenn du ruhig nicht bleibst bei dem Webstuhl, dann setz ich zurecht dir den störrigen Kopf, denn der Krieg ist die Sache der Männer. Ratsherr. Und er hat dir's bei Zeus, wie er mußte, gesagt. Lysistrate. Wie er mußte? Wieso, du Verdammter, zu verbieten den Frauen mit ersprießlichem Rat euch übel beratenen zu dienen? Und doch haben wir selbst auf den Straßen gehört, wie ihr unverhohlen euch aussprachet. Nicht ein einziger Mann ist im Lande bei Zeus, nicht einer, erwidert der andere. Drum beschlossen wir Frauen in gemeinsamem Rat, nicht länger zu säumen und Hellas zu erretten noch heut, denn was hätt es genutzt, mit Worten die Zeit zu verlieren, wenn Gehör uns zu schenken, ihr also gewillt und stille zu schweigen, wie wir es so lang schon getan, dann kommen wir Frauen mit verständigem Rat euch zu Hilfe. Ratsherr, ihr? Uns? Wie verrückt, heilloses Geschwätz, das soll ich ertragen? Lysistrate. Kein Wort mehr. Ratsherr. Kein Wort mehr, Verfluchte, so spricht man mit mir, vor der Haube da soll ich verstummen auf dem Weiberkopf, nein, lieber den Tod. Lysistrate. Wenn dieses allein dir noch Skrupel macht, dann komm und empfange die Haube von mir, gibt sie ihm. Dann nimm nur und setze sie dir auf den Kopf, so, so, und schweig mir hübsch stille. Eine andere Frau, da nimm auch, mein Bester, den Gürtel dazu. Eine andere, und ich gebe dir drein noch den Handkorb. Lysistrate, nun schürze dich auf, kratz Wolle, mein Schatz, und iss Bohnen dazu, doch der Krieg ist die Sache der Weiber. Chorführerin zum Frauenchor. Lasst eure Krüge stehen, ihr Frauen, wir wollen jetzt nach Kräften tun unsere Schuldigkeit und rasch den Schwestern an die Hand gehen. Sie stellen die Wasserkrüge auf die Bühne. Chor der Weiber. Wahrlich, erschlaffen nicht soll mir im Reigen der flinke Fuß, lässiges am Matten beschleiche, lähme mir nie das gelenkige Knie. Mit den Schwestern verbind ich mich kühn, mit den Tapfern zu jeglicher Tat, denn es schmücket sie Liebreiz, Verstand, patriotischer Mut, Tapferkeit, Feuer und Geist. Chorführerin, mannhafter Urahninnen Töchter, ihr Brennesseln vergleichbare Mütter, rückt grimmig nun an, ohn Erbarmen dringt vor, denn der Wind ist noch immer euch günstig. Lysistrate, und wenn einst Aphrodites der kyprischen Hauch und der seelenerfreunde Eros in Herzen und Hüften die Sehnsucht euch weckt und die Glut des Verlangens entzündet und die süße Begier auch den Männern erregt und den Reiz in brünstiger Spannung, als Friedensfürstinnen werden uns dann die Hellenen mit Jubel begrüßen. Ratsherr, ei, für welches Verdienst? Lysistrate, für das einzige schon, daß das rasende Schrein auf dem Markte wir euch legen und steuern dem Waffengeklirr. Eine Frau, ja, gewiß, bei der Göttin von Paphos. Lysistrate, jetzt laufen sie auf dem Gemüsemarkt, auf dem Fischmarkt, auf dem Geschirrmarkt, mit dem Saras herum, mit dem Helm auf dem Kopf, Korybanten vermeint man zu schauen. Raza, bei Zeus, das ziemt doch dem tapferen Mann. Lysistrate, potztausend, das ist doch zum Lachen, wenn ein Mann da kommt mit dem Gorgoschild und um Heringe feilscht mit dem Marktweib. Eine Frau, ja, ich sah es bei Zeus, wie ein haariger Mann, ein Reiteroberst zu Pferd, sich von ner alten Frau in den ehernen Helm ließ schütten gebackene Eier. Und ein anderer, ein Thracier, schüttelte wild wie ein Tereus, Tartsche und Wurfspieß, und der Höckerin macht er entsetzlich Angst und verschlang dann die leckersten Feigen. Ratsherr, wie getrauet doch ihr, euch imstande zu sein, die krausen, verwickelten Hände zu entwirren, zu schlichten, in Hellas umher. Lysistrate, sehr einfach. Ratsherr, und wie denn, lass hören. Lysistrate, sieh, wie wir beim Spinnen verworrenes Werk so nehmen und sacht auseinander und zurecht mit der Spindel die Fäden ziehen, den rüber, den andern hinüber. So gedenken wir auch durch Gesandte den Krieg zu entwirren, mit eurer Erlaubnis und zurechtzulegen die Fäden des Knäuels, den rüber, den andern hinüber. Ratsherr, wie die Wolle beim Spinnen, wie Hanf und Werk zu behandeln, gedenkt ihr Vermessnen, die politischen Fragen zu lösen wohl gar, o des Unsinns? Lysistrate, wärt ihr bei Sinnen, so behandeltet ihr die Geschäfte des Staats akkurat, wie wir Frauen die Wolle. Ratsherr, so erkläre doch, wie. Lysistrate, wie die Wolle vom Kot und vom Schmutz in der Wäsche man säubert, so müsst ihr dem Staate von Schurken das Fell reinklopfen, ablesen die Bollen, was zusammen sich klumpt und zum Filz sich verstrickt. Clubmänner für Ämterbesetzung miteinander verschworen, kartätschet sie durch und zerzupfet die äußersten Spitzen. Dann krempelt die Bürger zusammen hinein in den Korb patriotischer Eintracht und mischt großherzig Insassen dazu, Verbündete, Freunde des Landes, auch die Schuldner des Staats, man verschmähe sie nicht und vermenge auch sie mit dem Ganzen und die Städte bei Gott, die als Töchter der Stadt in der Ferne sich sitze gegründet, übersehet sie nicht, denn sie liegen herum wie zerstreute, vereinzelte Flocken. Lest alle zusammen von nah und von fern, aufschichtet sie hier und verflechtet die Wocken und wickelt ein Ganzes daraus und verspinnt es zu einem gewaltgen Garnknäuel. Aus diesem dann webet vereint für das Volk einen wollenen Mantel. Ratsherr, was die Weiber da krempeln und klopfen drauf los und spinnen und winden und weben, euch ficht doch der Krieg im Geringsten nicht an. Lysistrate, im Geringsten nicht? Ei, du Verfluchter, wie? Trifft er nicht doppelt und dreifach uns Frauen? Wir haben die Knaben geboren, wir haben gewappnet, ins Feld sie geschickt. Ratsherr, schweig still von den Unglücksgeschichten. Lysistrate, in der Zeit, wo wir sollten des Lebens uns freuen und die Tage der Jugend genießen, da bereitet der Krieg uns ein einsames Bett. Ach, und wären nur wir so verlassen, doch die Jungfern zu sehen, die im Kämmerlein still hinaltern, das schmerzt mich noch bitterer. Ratsherr, und die Männer, ei, altern denn diese nicht auch? Lysistrate, ei, was, das vergleicht sich ja gar nicht, denn käme der Mann auch als Graukopf heim, er erkießt sich ein blühendes Mädchen, doch des Weibes los ist ein flüchtiger Lenz und verpasst sie die Tage der Blüte, dann begehrt sie kein Mann mehr zur Ehe, sie sitzt und legt sich auf Träum und Orakel. Ratsherr, aber wenn doch ein Mann noch zum Stehen ihn bringt. Lysistrate, o, da mach du nur gleich auf den Tod dich gefasst. Dein Platz ist dir sicher, geh, kauf dir den Sarg und den Honigkuchen, den back ich dir gleich, da nimm und bekränz dir die Stirne. Sie begießt ihn. Eine andere Frau ebenso. Und da hast du auch eine Bescherung von mir. Lysistrate, komm, Alter, da ist er, so nimm doch den Kranz, was fehlt noch, was suchst du, mach, steig in den Kahn, horch, Charon, er ruft, du verzögerst allein noch die Abfahrt. Ratsherr, empörend ist es, wie mich die traktieren bei Zeus, ich gehe, wie ich bin, und trete so vor die Augen einem hohen Rat. Ab. Lysistrate, ruft ihm nach. Du klagst wohl, dass wir dich nicht ausgestellt? Lass uns nur machen. Übermorgen früh fehlt sicher nichts zu deinem Leichenopfer. Ab. Chorführer, länger schläfrig zuzusehen, das vermag kein freier Mann. Werft die Mäntel ab, ihr Männer, rüstet euch zur ernsten Tat. Chor der Männer, wenn mich nicht alles täuscht, ist ganz anderes, Schlimmeres noch hier im Werk, o, ich rieß, ja, heraus aus allem wittre ich Hippiasche Tyrannei. In der Tat, ich fürchte sehr, dass von Sparta Männer sich eingeschlichen und vereint nachts im Haus des Kleisthenes haben sie die gottverfluchten Weiber aufgehetzt mit List, uns den Staatsschatz wegzunehmen und die Löhnung unser aller täglich Brot. Chorführer, ja, empörend ist's. Hofmeistern wollen sie die Bürgerschaft unerhört. Weibsbilder schwatzen über Schild und Schwert und Spieß, wollen gar mit den Spartanern uns zum Frieden nötigen, denen grad so gut zu trauen als dem Wolf mit offenem Maul. Ich durchschaue das Gewebe, Männer, das ist Tyrannei, doch tyrannisieren sollen sie mich nie. Ich hüte mich, und im Myrtengrün mein Schlachtschwert werd ich tragen, fürderhin, auf dem Markt in voller Rüstung, bei Aristogeitons Bild werd ich stehen, wie er zu großer Tat berufen, steh ich da. Zur Chorführerin, dir, du gottverhaßte Wettel, alle Zähne schlag ich ein. Chorführerin, drohend, sieh nur zu, dass wenn du heimkommst, deine Mutter dich noch kennt. Zum Weiberchor, doch wohlan, betagte Schwestern, machen wir's zuvor uns leicht. Sie legen die Oberkleider ab. Chor der Frauen, gegen das Publikum. Lass dir nun, Bürgervolk, sagen ein verständig Wort, das der Stadt frommen mag. Sie verdient's, denn auferzogen hat sie mich in Prunk und Lust. 7 Jahr alt trug ich schon Herses Heiligtum beim Fest. Mit 10 Jahren malt ich dann Opfermehl der Artemis, war dem Safrankleid in Brauron ihr geweiht beim Bärenfest, war sodann als hübsche Jungfrau Festkorbträgerin in der Hand die Feigenschnur. Chorführerin, sollt ich nun der Stadt nicht dienen, wenn ich kann mit gutem Rat? Zwar ich bin ein Weib, doch seht ihr, hoff ich, drum nicht schäl mich an, wenn ich Besseres biet, als was ihr alle Tage seht und hört, steure ich doch mein Teil zum Ganzen, meine Söhne bring ich da. Aber ihr, elende Greise, steuert nichts, ihr habt sogar durchgebracht die Persersteuer, die die Väter euch vererbt, und aus eigenem Vermögen tragt ihr ohne dies nichts bei. Ja, ihr bringt's dahin, dass nächstens wir zertrümmert untergehen. Ihr? Ihr wollt noch mucksen? Trittst du im Geringsten mir zu nah, mit dem ungeschlachten Holzschuh schlag ich dir die Zähne ein. Ziehen ihre Oberkleider wieder an. Chorführer, ist das nicht die schmählichste Beschimpfung? Ja, und toller, immer toller scheint das Ding zu werden. Männer, steuert diesem Unfug, zeigt, dass ihr noch Hoden habt, werft die Mäntel ab, anriechen soll man gleich dem Mann den Mann, denn sich wie in Feigenblätter einzuwickeln, ziemt sich nicht. Chor der Männer, auf, wolffüßige Männer, die wir einst vor Leipzidrion zogen, wo wir noch unsern Mann gestellt. Auf, es gilt sich zu verjüngen und vom Kopf zur Zehe neu befiedert abzuschütteln unseres Greisenalters Last. Chorführer, geben wir nun einen Finger ihnen, hängen sie sich dran fest wie Kletten, und geschäftig sind sie dann mit Hand und Fuß, und am Ende bauen sie Schiffe, segeln aus und liefern uns Seegefechte, die verwegnen, wie einst Artemisia. Wenn sie noch die Reitkunst treiben, streich ich unsere Ritter aus. Von Natur schon sind die Weiber ritterlich und sattelfest. O, die stürzen nie beim Reiten. Sieh die Amazonen an, wie auf Mikons Bild sie kämpfen mit den Männern hoch zu Ross. Wohl am besten wär's zu nehmen all und ins Durchbohrte Holz, ihnen gleich hineinzustecken, diesen langen Schwanenhals. Mit dem Phallus gestikulierend: Chorführerin, bring mich nicht in Hitze, sonst beim Himmel lass ich meine wilde Sau los. Wacht, ich will dich striegeln, bis der Nachbarschaft zum Schrecken du zur Hülfe schreist. Zu den Weibern: Werft auch ihr, o Frauen, die Mäntel wieder weg. Anriechen soll man uns Frauen sogleich das wilde, hitzig scharfe Temperament. Chor der Frauen: Komm mir nur einer jetzt her, der hat Zwiebeln gegessen zum letzten Mal, Bohnen auch schwarze zum letzten Mal. Schimpfst du noch einmal, die Galle, siehst du, läuft mir über, wie dem Adler einst der Käfer, nehm ich dir die Eier aus. Chorführerin: Pah, ich lach euch aus, solange meine Lampito noch lebt und Ismenia, die liebe, rüstige Thebanerin. Wirb ein Kriegsheer, keines kriegst du, wenn du's zehnmal auch beschließest, denn du bist verhaßt, Elender, bei den Nachbarn ringsherum. Als der Hekate zu Ehren gestern ich ein Freudenfest gab und gern bei meinen Kindern hätt ein Nachbarskind gesehen, gar ein artig leckres Bürschchen aus Böotien, einen Aal. Ja, da hieß es, nein, weil euer Volksbeschluss es nicht erlaubt. Und mit solchen Volksbeschlüssen ruht ihr nicht, bis euch einmal einer nimmt am Bein und niederschleudert, dass ihr brecht den Hals.